Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennester, direkt vom Bundesparteitag 2 2012 in Bochum. Bei mir, ihr seht es, der Fitz, die Steffi Nöter und die Sudden Grey. Dein Twitter-Nick ist auch Steffi Nöter. Buxerine, Entschuldigung, ich habe die noch nicht auswendig. Also, erstmal hallo und schön, dass ihr da seid. Wir reden über zwei Satzungsänderungsanträge, die morgen früh um 9 Uhr direkt beschlossen werden. Deswegen machen wir das gerade ad hoc, damit es heute noch online geht. Und zwar der Satzungsänderungsantrag 042 und 046. Das alles, was mit Finanzen zu tun hat, würdest du den kurz vorstellen oder soll ich kurz sagen, worum es sich handelt? Wenn du das vorstellen möchtest, ja gerne. Gut. Es geht darum, dass, also bei dem 42er geht es darum, dass die Finanzen umgeregelt werden sollen. Quasi haben wir drei Landesverbände, die momentan viel Geld haben. Und durch die Wahlkämpfe und die gewonnene Wahlen, die vielen Stimmen. Und das soll halt verteilt werden auf die anderen Länder, um halt den Länderfinanzausgleich auch in der Partei umzusetzen. Das wird auch nach § 22 Parteiengesetz gefordert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist der Antrag. Deswegen erstmal grundsätzlich die Stellungnahme dazu. Also grundsätzlich ist der Antrag positiv zu beurteilen, wenn man denn gewährleisten könnte, was wir aber leider nicht können, dass er auch langfristig umgesetzt wird. Mit langfristig meine ich nicht für ein Jahr, sondern wirklich für die nächsten 5 Jahre, damit alle davon profitieren können und auch das solidarische Prinzip eben erhalten bleibt. Wenn man davon ausgeht, dass wir den heute beschließen und beispielsweise zum nächsten Parteitag wieder umwerfen, würden nur diese drei Länder eben jetzt ganz viel Geld bezahlen, aber nicht davon profitieren können. Also ich sag mal, man beschließt das heute. Das sind glaube ich 50% von dem, was nächstes Jahr an den Landesverband geht, abgekappt oder bei den drei abgekappt, aber alle verteilt und es könnte dann beim nächsten Parteitag in Bayern oder wo auch immer, der nächste ist in Bayern, ne? Genau, ist in Bayern, einfach wieder geändert werden, sodass die drei einmal gezahlt haben und es verteilt wurde. Wäre ja grundsätzlich vom Solidarprinzip auch nicht schlimm, aber brauchen wir dafür eine Satzungsänderung? Wir brauchen dafür eine Satzungsänderung. Momentan, so wie es jetzt ist, können wir es nicht machen. Der Bundesvorstand ist dazu verpflichtet, einen ordentlichen Finanzausgleich eben den Ländern zu besorgen, wie es das Parteiengesetz eben besagt. Ob wir das jetzt so machen müssen, es ist natürlich sehr strittig. Wir geben jetzt, und zwar für 2012, schon die Parteienfinanzierung, die wir schon bekommen haben, müssen wir die Hälfte abgeben. Mhm. Alle profitieren davon. Allerdings wird es dann eventuell in Bayern wieder umgeschmissen und dann fließt nichts mehr zurück. Mhm. Also, ich sag's mal so, mir ist zugetragen worden, ich bin ja investigativ tätig gewesen, also mir ist es zugeranzt worden. Guter Reporter. Genau, rumgesessen und einer sagen, komm, hat's mir erzählt. Ja. Wir machen jetzt aber die Quellenschutz, ich sag nicht, wer es war, dass das schon so angekündigt ist, dass es wieder Bayern geändert werden soll. Das ist also quasi von der Antragstellerin schon so verkündet worden, dass das wirklich so geplant ist. Ja. Also das ist auch das, was mir die meisten Bauchschmerzen macht. Grundsätzlich finde ich den Antrag, wie gesagt, sehr gut. Wir können aber leider nicht gewährleisten, dass er langfristig ist und darum bin ich auch dafür, den Antrag abzulehnen. Allein schon mit der Tatsache, dass eben auch rigorose Maßnahmen im Vorfeld schon angekündigt wurden. Inwiefern rigorose Maßnahmen? Da würde ich dann gerne noch zur Stellung nehmen, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass der Antrag abgestimmt wird. Das bedeutet, wenn er morgen angenommen wird, machen wir morgen Mittag hier nochmal dasselbe Spielchen gleich. Habe ich richtig verstanden? Nein, ich würde morgen früh am Mikrofon direkt dazu was sagen. Dann haben wir vorher Bescheid, damit ich mit der Kamera schnell laufen kann. Sehr gerne. Das sieht man noch, wenn ich schnell zu Mikro gehe. Genau. Morgen um die Zeit bin ich so ganz wach. Das ist ja auch, ich sag mal, das war, warum man mir das überhaupt gesagt hat. Das ist so ein bisschen dieses Geschmäckle, wir machen das sonntags morgens um 9, wo kein Schwein aufpasst und die Setzungsanträge sowieso durchgewunken werden. Meistens sind alle noch nicht da, keiner hört richtig zu und das ist bei der Sache einfach viel zu wichtig, weil eben die drei Landesverbände ja dadurch extrem benachteiligt werden, letzten Endes, muss man so sagen. Gut, also ich frage jetzt mal wirklich relativ gemein. Aus Sicht des Landesvorstandes, des Verwaltungsvorstandes Nordrhein-Westfalen, würdet ihr sagen, das muss morgen abgelehnt werden? Oder nein, das ist schon wieder doof. Würdet ihr es ablehnen, ja oder nein? Und in einer besseren Form dann gegebenenfalls wieder einbringen, ja oder nein? Also wir werden es morgen auf jeden Fall ablehnen und in der besseren Form sollte man es wieder einbringen, ja. Möglicherweise mit einer Ewigkeitsklausel verklausuliert, dass es die nächsten 5 Jahre fest so drin bleibt und dass es nicht geändert werden kann oder sowas. Und dann halt, um das nochmal festzuhalten, wir sind ja nicht gegen das Solidarprinzip, wir finden das super, aber wir möchten eben nicht, dass das sofort wieder umgestoßen wird, damit halt eben keine Solidarität waltet, sondern eben nur Vorteil für gewisse Personen. Mhm. Ja. Dass im Prinzip kommende Wahlgewinne dann halt auch sich dann in den 5 Jahren die Auszahlung dann wirklich alles über die Zeit komplett ausgeglichen wird. Weil wenn wir jetzt zahlen, dann gewinnt Bayern Ende nächstes Jahr die Bundestagswahl, dann kriegen wir da was zurück, dass es auch wirklich solidarisch ist. Dann ist es wirklich solidarisch. So hat jetzt NRW einen harten Wahlkampf hinter sich gebracht und gibt halt nur zwei harte Wahlkämpfe hinter sich gebracht, auch mit sehr wenig Mitteln, wo auch andere Landesverbände irgendwie unterstützt haben, was auch NRW jederzeit allen Landesverbänden anbietet, wenn es möglich ist, da zu unterstützen. Allerdings würden wir jetzt halt nur viel abgeben und nichts wieder zurückbekommen. Das soll nicht Sinn und Zweck eines solidarischen Prinzips sein. Davon abgesehen, dass wir ja dadurch, dass wir mehr Geld haben, sowieso auch schon in letzter Zeit mehr getan haben, beispielsweise, dass wir Veranstaltungen hatten und wir haben davon einen sehr großen Teil des Geldes übernommen und zum Teil sogar komplett und dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir viel Geld haben, aber dass es eben auch so sein muss, dass es am Ende gut aufgeteilt ist. Aber wir sind ja auch nicht so drauf, dass wir das alles nur für uns ausgeben. Jetzt zum Beispiel hier beim Bundesparteitag haben wir gesagt, wir übernehmen die Kinderbetreuung, weil die Bundespartei es noch nicht geschafft hat oder geschafft hätte finanziell. Und bei solchen Sachen springen wir halt eben auch ein. Und die ganzen Veranstaltungen, die bei uns stattfinden, die haben ja auch durchaus überregionalen Bezug. Ja. Eubicon oder Sozialkonferenz oder was auch immer. Und in Zukunft werden wir im Februar noch den Gesundheitskonferenz haben, wo wir aktuell einen großzügigen Finanzantrag vorliegen haben, den wir sehr wahrscheinlich auch im großen Teil positiv beschließen werden, ja, wo wir damit wieder auch Bundes-AGs unterstützen. Ja, und dazu sind wir jederzeit bereit. Mhm. Ja. Also ich fasse das mal so zusammen, wie ich es verstanden habe. Ihr seid also im Prinzip für das solidarische Verteilen der Mittel, die reinkommen, aber dann nicht mit so einer, ich sag mal, schrägen Nummer. Ein Parteitag sagen hü, anderen sagen hot. Es werden 3 geschröpft und es fließt nicht zurück, sondern wirklich das dann langfristig aufzubauen und es wirklich solidarisch dann aufzubauen. Genau. Gut, alles klar. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist der Satzungsänderungsantrag 046. Da geht es um den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Da habe ich nicht so viel Plan, deswegen frage ich direkt in die Runde. Also um den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb geht es insofern, dass es den Landesverbänden untersagt sein soll, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu eröffnen, weil die steuerrechtliche Abwicklung da relativ schwierig ist. Ich bin aber nicht dafür, dass den Landesverbänden das verboten wird, sondern es muss vielmehr von Bundesseite oder auch von den Landesseiten gewährleistet werden, dass es eben abgewickelt werden kann. Wir stehen in der Pflicht, einmal den Bürgern, unseren Wählern gegenüber, dass wir alles ordnungsgemäß abwickeln. Damit meine ich, dass der Bundesvorstand eine Möglichkeit bieten muss, so wie sie es jetzt auch tun mit der wirtschaftlichen Geschäftsbeauftragten, dass die Dinge ordnungsgemäß verbucht werden, damit wir umsatzsteuerlich und körperschaftsteuerlich keine Probleme bekommen. Das muss den Verbänden gewährleistet werden. Es soll nicht auf Beantragung genehmigt werden, sondern jeder muss seine Veranstaltung, wie jetzt auch bei der Euvicon, wo Eintrittsgelder vereinnahmt werden, machen können. Es muss nur jemand dahinter stehen, der es abwickelt. Notfalls muss auch jemand eingestellt werden, auch wenn es eine Teilzeitkraft ist, die das eben alles abwickeln kann. Aber das ist das A und O. Und der jetzige Antrag sieht es also nicht so vor, sondern untersagt es erstmal komplett, oder wie habe ich das zu verstehen? Der jetzige Antrag untersagt es den Landesverbänden komplett, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu eröffnen. Nur auf Ausnahmegenehmigung des Bundesvorstandes ist das möglich. Das heißt, jegliche Veranstaltung, wo in Zukunft Eintrittsgelder vereinnahmt werden, muss vom Bundesvorstand genehmigt werden. Womit sich der Bundesvorstand ja einen relativ großen Einfluss auf die Entscheidungen der Landesverbände rausnimmt. Weil wenn die jetzt selber keine eine Euvicon oder sowas selber nicht mehr organisieren können, sind die ja im Prinzip, ich möchte es nicht sagen, aber fast überflüssig, oder? In dieser Hinsicht auf jeden Fall, ja. In der Richtung auf jeden Fall. Und es handicapt natürlich auch die Organisatoren, es handicapt natürlich auch die Energie, zu sagen, wir machen das. Wenn man den Leuten dann sagen muss, ihr müsst alles selber bezahlen, direkt vor Ort. So hatten wir bis jetzt auch das Solidarprinzip bei vielen Veranstaltungen, beispielsweise der Euvicon, dass auch Mitglieder mit relativ schwachem Budget dahin kommen konnten und sagen, ich kann halt nur Betrag X bezahlen, während wiederum andere, denen es besser geht, da auch entsprechend mehr bezahlen können und auch getan haben. Also auch eine Euvicon ist mit einem großen Plus rausgegangen, mit dem Solidarprinzip. Es funktioniert. Ja, auch die Bundestagsbarcamp ist auch ein Plusausgang, da war ich selber vor Ort, da haben wir das noch ausgezählt. Das funktioniert also. Auch hier fasse ich mal zusammen, das besser zu organisieren und vielleicht auch gebündelt in einer Hand auf Bundesebene zu organisieren, ist sinnvoll, aber sollte kein Erlaubnistatbestand sein, sondern eher kein Tatbestand sein, wo man die Erlaubnis einholen muss, sondern wo man machen kann und der muss einen unterstützen, diese Person, die dann dafür eingestellt wird, wenn es so kommt. Was aus meiner Sicht bedeuten würde, wie beim Antrag davor, den morgen früh abzulehnen und in einer geänderten Form wieder einzubringen. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden. Grundsätzlich würde ich wirklich befürworten, auch wenn das nicht unbedingt jemand gerne sieht, das Ganze an einen Steuerberater oder eine Fachkraft zu geben, die eben diese wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe abwickelt, sodass für alle Landesverbände gewährleistet ist, dass jeder das machen kann und auch wirklich ordnungsgemäß abgewickelt wird. Gut, möchtet ihr noch was dazu sagen, Fitz? Nö, Chrissy? Ich bin nicht vom Fach. Die Steffi macht das super. Also ihr steht da jetzt gerade nur so als Beiwerk. Gut, ja, gerade sind wir das Gemüse quasi zum Fleisch. Alles klar. Ich bin Kartoffel. Ja, wir sind im Ruhrgebiet. Ich bin der Alvahan. Ne? Okay, zum letzten eine Frage. Wie gefällt es euch bisher auf dem Parteitag? Halbe Tag ist rum. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen zähflüssig. Ich hoffe mal, dass wir jetzt ein bisschen schneller durchkommen. Aber ich sehe schon, die sind schon wieder bei anderen Anträgen. Naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja. Ich bin nörgelig über einen Antrag, der eben angenommen wurde. Da sage ich jetzt vielleicht nicht mehr zu. Obwohl, vielleicht sage ich es einfach doch. Ich finde, das ist eine Frechheit, dass man mit Buzzwords einen Antrag gestaltet und diese dann sagt, das Wort bedeutet. Und dann machst du eine Auflistung, was nichts mit diesem Wort zu tun hat. Und da bin ich einfach maßlos. Also für mich ist der Tag erstmal gelaufen. Also wo du gerade fragst, würde ich auch noch gerne was dazu sagen. Es wurde im Vorfeld der Debatte zu diesem Antrag gesagt, dass ab Redebeitrag 10 bis 12 ein GO-Antrag gestellt werden kann auf Schließung der Debatte. Ja. Es fiel einem aber nicht nach dem 12. oder nach dem 10. Antrag, Redebeitrag ein, das nochmal zu behandeln, sondern erst nach dem 14. Und zufälligerweise stand an 15. Stelle Christopher Lauer. Das ist leider faktisch falsch, denn man darf das ab dem 15. einreichen und der 15. war zufälligerweise Christopher Lauer. Ja gut, dann Lauer. Hat es falsch gesagt. Also im Prinzip hat man dem Christopher Lauer quasi das Rederecht entzogen. Ja, es war natürlich halt ein Spaß an der Stelle. Es war natürlich ein guter Gag. Er durfte also hinterher noch reden. Für die hat er ja, um dann halt nochmal was dazu zu sagen, dass das doof ist, dass er als 15. nicht mehr reden darf. Finde ich auch okay. Ich fand das, finde das eigentlich nicht gut, denn die Liste sollte geschlossen werden, sobald die Debatte zu Ende ist. Ich habe jetzt natürlich nur getwittert, was ich sagen wollte. Ich fand, das wurde nicht gesagt, eben, dass man das Wort falsch benutzt. Und ich finde, die Debatte ist dann zu Ende, wenn die sich die Sachen wiederholen und wenn du ein Argument hast, was das ganze Ding noch entkräften oder befürworten kann, wie es vorher nicht der Fall war, dann muss die Debatte einfach weiterlaufen. Ich meine, wo sind wir denn hier? Piraten oder was? Ja, genau. Richtig, also standen richtig ganz viele wichtige Redebeiträge noch an und ich hätte die wirklich gern gehört. Und Demokratie heißt nun mal auch Diskussion und das wird gerade bei uns sehr deutlich, ja, was es auch ja wichtig ist. Ja. Über das Diskussionsrecht diskutieren ist halt einfach eine Sache, Entschuldigung, aber dafür muss ich dann nicht hier hinkommen. Ein Loophole. Ja, im Prinzip beschweren wir uns oder reden darüber, dass im Landtag Nordrhein-Westfalen, ich habe das schon bei anderen Podcasts gesagt, dass diese Debatte meistens ein Schaulaufen ist, dass die Leute ihre vorgeteilten Reden haben und dann stimmt sowieso alles nach Fraktionsmeinung ab und dann ist die Debatte sowieso vollkommen sinnlos. Man kann im Prinzip nur noch wirklich Schaulaufen. Ja. Und dann brauchen wir das hier nicht auch noch. Genau. Bin ich ganz bei euch. Gut. Aber ansonsten bin ich zuversichtlich, dass wir morgen Abend ein schönes Programm zusammen haben. Davon gehe ich aus. Schauen wir mal. Alles klar, ich danke euch drei und wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag und hoffe, dass ich euch innerhalb einer Stunde jetzt online habe. Für alle, die das mit dem Christopher Lauer sehen möchten, wir haben jetzt 16.30 Uhr, das war vor ungefähr einer Stunde, also im Stream um 4 Uhr muss das gewesen sein, dann seid ihr ungefähr an der Stelle, wo das passiert ist. Okay. Nochmal vielen Dank und tschüss. Dankeschön. Ciao, tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.